Fit in Deutsch 2. Hören. Teil 2. Training. Du hörst ein Gespräch zwischen zwei Jugendlichen. Zu dem Gespräch gibt es Aufgaben. Kreuze an, richtig oder falsch. Das Gespräch hörst du zweimal. Gespräch 1. Hi Julian, na, wie geht's? Wie war dein Wochenende? Hi, na ja, geht so. Hä, was ist denn los? Ach, ich bin total deprimiert. Meine Eltern... Deine auch? Bei mir machen sie auch die ganze Zeit Stress. Was ist denn passiert? Ach, am Wochenende waren ja Tim und Claudia zu Besuch. Es war super. Wir haben einen DVD-Nachmittag gemacht, dann haben wir zusammen gekocht und danach wirklich nicht laut Musik gehört. So gegen 9 sind wir dann ins Jugendhaus gegangen. Dort war Disco. Und? Was war das Problem? Warst du zu spät zu Hause? Nein, ich war schon um Mitternacht im Bett. Aber dann, am Sonntagmorgen, haben meine Eltern vielleicht ein Theater gemacht. Ah, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin immer nur am Spaß machen und tue nichts für die Schule, sagen sie. Außerdem meinen sie, dass meine Freunde zu alt sind für mich. Sag mal, ist das nicht egal, ob man 15 oder 17 ist? Verstehst du das? Naja, du weißt ja, wie das bei mir und meinem Bruder ist. Er ist ja nur etwas älter als ich und trotzdem können wir nichts miteinander anfangen. Er hat schon einen Job und eine feste Freundin und er will auch bald alleine wohnen.